So, dann fangen wir doch mal an. Also, es ist der, ja, was ist denn heute? Der 10. meines Wissens. Komm hier nicht mit Detailfragen. Es ist der 11. meines Wissens. Der 11. August, um genau zu sein. Ich begrüße euch alle sehr zur heutigen Sitzung des Team Polgifs. Zeit ist 1959. Wir fangen an mit den Formalia, als da kämen Protokoll von Seiten von Skara, Aufzeichnung von Seiten von Bauer Jupp, Moderation von meiner Seite, sofern jetzt keiner irgendwas anderes vorschlägt. Und der Bereich des Organisatorischen kommt. Wer hat denn zum Organisatorischen was? Niemand? Dann habe ich tatsächlich zwei Sachen, die ich bei der Übertragung von den letzten Protokollen gefunden habe. Einerseits hatten wir mal angesprochen, schon vor einiger Zeit, das dürfte circa zur Marina Kassel gewesen sein, dass sich Christos damals gewünscht hat, eine Liste aller aktuell vorhandenen Vorstände bzw. Mailadressen, also die Vorstand-Ad für die verschiedenen Gliederungen, die aktuell aktiv und existierend sind, also einen großen Vorstandsverteiler. Und wir hatten damals das Ganze so bösartigerweise top-down an die Landesverbände gegeben, dass die das dann vielleicht mal in ihren jeweiligen Landesverbänden evaluieren. Ich habe dann selber nichts mehr davon mitbekommen. Wie ist denn davon der Stand? Das ist meines Wissens in einem der Protokolle vor 3 Wochen wohl hier eingetragen worden, zumindest von einigen Landesverbänden. Also ich habe da ziemlich viel eingetragen, was ich so dann auf die Schnelle finden konnte. Da ist auch nichts dazu gekommen, was ich noch hätte finden können. Gut, also ihr habt das beide in den Team Polgef-Pad vor 3 Wochen reingeschrieben. Dann gucke ich da nochmal. Vielleicht war ich da einfach nicht da. Gut, dann danke ich dafür. Dann gucke ich mir das nochmal an. Ich lege euch das dann nochmal vor, wenn irgendwas nochmal fehlen sollte. Falls nicht und ich nächste Woche nichts mehr dazu sage, betrachten wir das abgeschlossen. Genau, noch ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Ich würde mich freuen, wenn, das betrifft jetzt die Themenbeauftragten eigentlich, dass wir die nächsten Mumble-Termine der AGs jeweils immer im Pad eintragen, dass ihr mir also jeweils immer sagt, wann eure nächsten Mumble-Termine sind. Viele der Themenbeauftragten machen das schon, nicht alle. Ich fände es schön, wenn ich das bei allen jeweils im Digest mit reinschreiben könnte. Dann hätten wir nämlich auch wirklich eine Möglichkeit, auf diese Art und Weise auf die Termine hinzuweisen und so idealerweise natürlich die Anwesenheit zu erhöhen. Aber tatsächlich ist das eine Sache, das sehe ich nicht als meine hohle Schulter, wenn ich das jedes Mal für jede AG mache, dann werde ich ziemlich schnell ziemlich gaga. Deswegen bitte ich euch darum, schreibt mir die nächsten Mumble-Termine immer ins Pad, dann kann ich die immer in Digest übernehmen. Das nur vom Digest-Schreiber mit freundlichen Grüßen. So, wir kommen zum Punkt laufende Projekte. Ach ja, eine letzte Sache noch. Wir sind jetzt die letzten beiden Male durchgekommen bis 21 Uhr, weil ich nach hinten raus sehr, sehr schnell gemacht habe, weil wir jeweils auch natürlich das VDS-Mumble im Rücken hatten. Ich habe deswegen das Gefühl gehabt, ich habe gerade die Themenbeauftragten, weil die ganz hinten in der Tagesordnung kommen, etwas stiefmütterlich behandelt. Deswegen nochmal die Bitte auch an die politischen Geschäftsführer, die früher dran sind. Guckt ein bisschen, wie viele wir sind bei jedem Termin und schaut, dass ihr euch, wenn wir wirklich sehr gut besucht sind zu dem Zeitpunkt, also bei diesem mal doch vielleicht wirklich etwas kürzer fasst, damit nicht die Themenbeauftragungen hinten runterfallen oder sich auf irgendwie ein, zwei Sätze beschränken müssen. Das wäre noch meine Bitte an euch. Und jetzt laufende Projekte. Fragt deinen MdB, da steht drin Blogbeitrag in Vorbereitung. Wer kann was dazu sagen? Ja, mache ich gerne. Moin erstmal. Allerdings mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich habe da erste Ideen niedergeschrieben, werde das mit Bruno absprechen und ich hoffe, dass wir da in ein, maximal 2 Wochen dann einen Blogbeitrag vorbereitet haben für unsere Website. Gut, so viel dazu. Dann kommen wir zum Punkt Themenwochen. Das ist ja wiederum dein Thema, Michael. Bitte erzähl uns den Stand. Ja, gerne. Ich habe meine erste Wiki-Seite angelegt, die eine erste Struktur hat. Ich habe verwiesen auf 2 YouTube-Videos. Da habe ich die technische Frage, wenn ich den YouTube-Link in das Wiki einbaue, gibt es eine Fehlermeldung. Keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht kann mir da jemand einen Tipp geben. Insofern habe ich nur die Titel der YouTube-Videos eingestellt zu Open Antrag. Natürlich openantrag.de enthält sehr viel Material und wer kann, mag, kann das gerne ergänzen mit weiterem Material, was wir verwenden können in der Vorbereitung auf die Themenwoche. Ich habe dann auch bei Stefan Müller angefragt bezüglich Logbuch, Open Antrag. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Ja, und wenn jemand Lust hat, in der Vorbereitung mitzumachen, gerne, am besten per E-Mail an sich an mich dann wenden. Gut, danke dir. Von mir schon mal die Info. Ich habe tatsächlich Interesse, da mitzumachen. Sobald ich meinen Umzug hinter mir habe, werde ich dich mal kontaktieren und dann schauen wir mal, dass ich dir da helfen kann. Also das wäre dann vermutlich nächsten Montag, nächsten Dienstag sowas rum. Also vielleicht noch vor der nächsten Sitzung. Dann der Punkt FSA 15. Welche Termine stehen denn nächste Woche an bei der FSA-Tour? Welche Termine sind neu dazugekommen? Wer weiß da was? Also ich verweise auf NRW, da kommen wir gleich dazu, was in NRW passiert. Gut, dann kommen wir gleich in NRW nochmal zu dem Thema. Gut, wenn sonst keiner was dazu sagt, dann springen wir mal weiter zum Thema Freiheitsserver. Da muss ich mal tatsächlich, das schreibe ich mir jetzt auch mal auf die To-Do-Liste, dass ich da mal in den Slash kontaktiere, wie da der Stand ist. Das steht jetzt schon längere Zeit da und ich habe keine Rückmeldung mehr bekommen, aber das notiere ich mir mal. Denn kommen wir zum Wahlkampf Landtagswahl Kommunal 2016. Das ist nur reingeschrieben, ne? Wer war das? Ich habe das mal reingeschrieben, weil das ein gemeinsames Thema über die Länder Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und eigentlich auch Hessen ist. Kannst du kurz erklären, was du damit meinst? Das heißt, wir machen ein gemeinsames Ländermumble regelmäßig und das könnten wir eigentlich recht gut hier immer eintragen, weil da, also nicht NRW, RLP, Bavü, Hessen und Sachsen-Anhalt. Also alle die, die im März 2016 Landtag haben. Und dort werden so allgemeine Strategien, allgemeine Vorgehensweisen besprochen. Ach gut, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ich guck mal, dass ich das gleich, wenn mir gleich mal jemand das Reden längere Zeit macht, sowohl dass ich abnimmt, dass ich es gleich in die Pad-Vorlage mit reinpacke. Ansonsten mache ich das einfach morgen, wenn ich den Digest schreibe. Gut, dann machen wir das so. Denn zum Thema Wahlkampf Baden-Württemberg. Wer kann da was erzählen? Scheinbar heute keiner, das ist schade. Wahlkampf Rheinland-Pfalz, in der Bigo. Ja, ich habe reingeschrieben. Also es laufen die normalen Vorbereitungen über die AV und Infomaterial. Ansonsten werde ich gleich bei RLP noch etwas sagen. Gut, das ist gut. Dann gehen wir weiter zum Wahlkampf Sachsen-Anhalt. Wer kann da was sagen? Scheinbar niemand. Schade. Dann, ach nein, doch, ich sehe was hier im Pad. Hat das jemand Bestimmtes reingeschrieben oder soll ich das kurz vorlesen? Scheinbar nicht. Gut, also, Sachsen-Anhalt sucht aktuell eine Wahlkampfkoordination, hat die auch ausgeschrieben im Wiki. Und die zweite AT zum Wahlprogramm wird vorbereitet und findet Ende August in der LGS statt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wofür AT hier steht. Aber es findet etwas zum Wahlprogramm statt. Arbeitstermin heißt das bei denen. Oh, ja, man lernt nie aus. Schau einer an. Ja, gut, Arbeitstreffen. So, Stopp VDS. Wer kann denn da was dazu sagen? Es ist nachher wieder Mumble. Gut, dann gehe ich davon aus, dass das Thema später noch bearbeitet werden wird und die entsprechende Kompetenz hier um 21 Uhr aufläuft. Dann verzeihe ich, dass das jetzt keiner was sagt. Verweise an den Termin im Anschluss. Und wir kommen zum Top 2. Die Polgef-Berichte. Jetzt gebe ich direkt an die Astrid, weil ich ja von Christos weiß, dass der im Urlaub auf Sylt sitzt. Richtig, Christos ist im Urlaub. Wir haben hauptsächlich Organisatorisches gemacht. Selbstverständlich diverse Telefonate. Es ging ja ein bisschen rund jetzt in der letzten Woche. Ansonsten ist momentan nichts großartig zu berichten. Goodie, Fragen in den Bund. Scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir jetzt zu den Analysen anderer Parteien. Wir haben was bei den Grünen drin stehen. Das scheint aus Niedersachsen zu sein, so wie ich das lese. Ja, was heißt Analyse? Nur halt so ein kleiner Funfact, dass die Justizministerin eine Pressemitteilung rumschickt, in der drin steht, welche Termine sie an 3 Tagen im August in Niedersachsen abhalten möchte in der Öffentlichkeit. Aber dann darauf hinweist, dass diese Termine doch bitte nicht zu veröffentlichen sind. Wobei das Ganze natürlich, und das ist der eigentliche Funfact, denn auf der Seite des Ministeriums ganz normal unter Pressemitteilungen verarbeitet ist. Also so viel dann zum Thema gewollte bzw. nicht gewollte und tatsächliche Transparenz bei den Grünen. Also schön, da sollte man mal einen Nachhilfeunterricht in Medienkompetenz geben. Aber gut, lustig. Ja, bei der SPD steht noch was drin. Das ist auch von dir, Thomas? Ja, also werdet ihr wahrscheinlich schon alle mitbekommen haben, dass Gabriel ja gesagt hat, dass die SPD tatsächlich einen Herausforderer für Merkel stellen möchte zur Bundestagswahl. Aber die Kommentatoren zumindest hier in Hannover genüsslich darauf hinweisen, dass er sich als Person dort explizit nicht genannt hat. Ja, wenn ich das heute richtig mitgekriegt habe, diskutieren sie in der SPD auch darüber, ob sie jetzt eine Basisabstimmung darüber machen wollen, ne? Da bin ich überfragt. Das dürfte lustig werden. Bei einer Basisabstimmung hat Gabriel, glaube ich, nämlich definitiv keine Schnitte. Nur gut, die CSU-Sommerpause, das ist, wenn es über die CSU ist, kommt es wahrscheinlich aus Bayern. Darf ich annehmen, dass das von Olaf kam? Ja. Erzähl was. Ja. Olaf, sagst du was? Höre ich bloß nichts? Ich höre auch nichts. Okay, Olaf, falls du was sagst, dann versuch es mal anders zu sagen. Olaf scheint sprachlos. Wir kommen auf dich zurück. Ja gut, das ist blöd, weil Olaf wäre auch der nächste Polgef, der jetzt in der Reihe nach dran wäre, wenn niemand mehr zu anderen Parteien was zu sagen hätte. Olaf, bin ich, du bist zu wieder hören? Da? Ja, jetzt kannst du was sagen. Also erzähl uns was zur CSU und danach darfst du von mir aus gerne fließend übergehen zum Bayern-Bericht. Nur nochmal mit der Bemerkung, dich kurz zu halten, weil wir nach hinten wieder bis 9 Uhr terminiert sind. Entschuldigung, ja, sorry. Ist Baden-Württemberg nicht da heute? Ich ging jetzt davon aus, weil zum Wahlkampf Baden-Württemberg niemand was sagte. Okay. Okay, also nur zur CSU. Wir haben zwar Sommerpause, aber manche Mandatsträger nutzen die, um in ihren Wahlkreisen für sich Werbung zu machen. Ist ja auch durchaus legitim, sich da mal blicken zu lassen. Allerdings im Tross haben sie eine Menge Lokaljournalisten und insofern merkt man jetzt in der Sommerzeit, dass doch viele kritikbefreite Berichte entstehen. Nun gut, das betrifft jetzt allerdings, das muss ich dazu sagen, nicht nur die CSU, sondern eben auch die Bündnisgrünen, die beherrschen das Spiel genauso mit Bravour wie die CSU. Das war es schon zur CSU und zu den Grünen. Dann darfst du gerne direkt weitermachen mit Bayern, da ich aus Bavü niemanden sehe. Okay, also zu Bayern auch ganz kurz. Wir sind in der Vorbereitung des Landesparteitags. Das merkt ihr, wenn ihr montags oder mittwochs einschaltet, hier Mumble. Ab 20 Uhr habt ihr dann immer wieder einen Kandidaten, eine Kandidatin für das Landesvorstandsamt. Wir haben jetzt drei wichtige Ämter durch, Vorsitzenden, stellvertretenden Vorsitzenden beziehungsweise stellvertretenden politischen Geschäftsführer. Es kommen noch drei wichtige Termine und dann ist auch bald der Landesparteitag angesagt. Wichtig ist für uns das Antragsende. Wir haben einige Anträge, auch sogenannte Leitanträge, die wir vorbereiten, ist der 27.8. Wir hatten jetzt am Sonntag ein Treffen im Mumble zum Netzpolitikkongress. Letzte Woche war das Thema hier in dieser Runde. Da habe ich den damaligen Stand vorgestellt. Wir haben am Sonntag das Programm etwas abgeändert. Wir hatten digitale Bürgerbeteiligung, meine ich, hieß das in der letzten Woche, haben wir jetzt ersetzt durch Journalismus im digitalen Zeitalter. Das ist schlichtweg dem Ansprecherkreis, dem Referentenkreis geschuldet, der sich offenbar immer stärker Richtung Journalisten bewegt. Das heißt also, egal ob man jetzt Leute aus der FDP beispielsweise anspricht oder aus der SPD kommend, die haben irgendeinen journalistischen Hintergrund. Und da wir wissen, dass der Journalismus eine gewisse Affinität auch zu den Piraten hat, unabhängig davon, wie über uns in der letzten Zeit berichtet wurde, vielleicht auch zu Recht berichtet wurde, muss man an dieser Stelle anmerken, geht es den Journalisten oft auch um solche Entwicklungen wie etwa aktuell Google oder NSA oder Datenschutz oder Privatsphäre. Das auch in Verbindung mit dem Journalismus, der sich in einem Wandel befindet. Industrie 4.0, letzte Woche angesprochen, der Dietmar Hölscher hat die Kontaktdaten bekommen. Allerdings sind wir auch der Meinung, wir wollten nicht so sehr den Mandatsträgern, die ohnehin schon ein Forum haben, ein weiteres Forum bieten, sondern eher Piraten, die noch nicht so im Rampenlicht stehen oder aber in Experten, die uns thematisch voranbringen. Das mal als Basis erklärt, wen wir da möglicherweise dann sehen werden auf dem Podium oder wen wir da nicht sehen. Ja, sonst läuft's. Vorbereitungen aller möglichen Art, mit Blick auch auf die FSA-Demo in München am 10. Oktober. Das war's, danke. Fragen bitte gerne. Bitte gerne Fragen. Ich höre keine Fragen, dann können wir nach diesem Bericht gleich weitergehen. Ich springe noch einmal kurz zurück zum SPD-Punkt bei der Analyse der anderen Parteien. Da ist jetzt noch nachgetragen worden, Moment, ich verstehe gerade nicht, wie das im Zusammenhang steht. Ich hatte das jetzt wegen dem auch in einen Sinnzusammenhang gepackt. Kann das kurz jemand erklären, der das reingeschrieben hat? Scheinbar nicht. Gut, dann überspringe ich das, weil ich mir gerade keinen Reim drauf machen kann. Scheint irgendwie zu Freifunk zu gehören. Ja, und genau deswegen konnte ich es gerade irgendwie nicht in Kontext packen. Nur gut, Denne, gehen wir weiter nach Berlin. Ich habe den Bruno Kramm heute mal wieder gesehen. Das heißt, ich begrüße dich herzlich und bitte dich darum, uns zu erzählen, was ihr in Berlin gerade so treibt. Bruno, hörst du mich? Ich habe heute irgendwie das Gefühl, ich rede nur mit mir selbst. Okay, Bruno, ich impliziere jetzt mal einfach mal kurz technische Probleme, springe mal kurz weiter nach Brandenburg und hoffe, dass du später noch in der Lage bist zu reden. Dann gebe ich jetzt weiter an den Thomas Langen für Brandenburg. Ja, ich habe auch nicht viel zu berichten. Auch bei uns ist Hochsommer. Ich war eine Woche abwesend auf der Tour der Natur mit abschließendem Kohleprotest zusammen mit dem Klimakampf Lausitz und scheint allerdings im Landesverband hier auch nichts Nennenswertes passiert zu sein. Das war's schon. Kurz und bündig. Nun gut, dann nochmal Aufruf die zweite an Bruno. Kannst du jetzt reden? Gut, dann gehen wir erstmal weiter. Wir haben ja unten noch mit der Themenbeauftragung einen weiteren Punkt, wo wir Bruno nochmal ein drittes Mal fragen können. Denn gucken wir mal. Christian Heiß und Hauke Upphüß. Halt, Moment, da war was. Christian Heiß ist nicht mehr aktuell. Bremen. Jemand aus Bremen da? Fragen wir so. Scheint nicht der Fall zu sein. Jemand aus Hamburg da? Scheint ebenfalls nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir weiter nach Hessen. Alex Schnapper. Ja, guten Abend. Versteht man mich? Wunderbar. Schön. Hallo, Joffi, ich bin wieder da. Gut, dann machen wir außer nur kurz noch. Alex fertig und dann gebe ich direkt zurück an dich, Bruno. Ja, hallo. Bei uns gab es nicht so viel zu tun, also so viele Ereignisse, außer dass es sehr viele Anträge gab zum Landesparteitag, der im Oktober ist. Ich habe da im Wiki was reingeschrieben. Großes Lob an dieser Stelle an Michael Behrendt, der beim Open Flair Festival mehrere hundert Unterschriften, ich weiß nicht mehr genau, ob die Tweets, die ich jetzt reinkopiert habe, da pro Tag standen, aber 700 oder 600 Unterschriften für die Stopp-VDS-Kampagne gesammelt hat beim Open Flair Festival. Also beeindruckend, gerade bei dem Wetter, muss ich sagen, Hut ab. Also ich habe zwar keinen Hut, aber er schreibt gerade ins Pad, dass sie 600 sein müssten. Also so viel, warum es plötzlich so viel wurden ist, es gab bei uns in Hessen zwei, drei Personen, die gesagt haben, hey, wir machen eine Ausschreibung oder einen Wettbewerb draus, wer die meisten sammelt, kriegt beim nächsten LPT eine Kiste Mate oder irgendwas in der Art. Und das ist ein kleiner Gamification-Ansporn, um mitzumachen. Dann war auch schon eine Versammlung, wo ich mit als Versammlungsleiter beteiligt war, mit im Vorstand. Dann kommendes Teilnahme CSD, AKPT in Wiesbaden und irgendwann Versammlungsleitung in Tübingen, Reutlingen-Tübingen. Alles andere steht im Wiki. Gut, ich danke dir. Gibt's Fragen nach Hessen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann gebe ich jetzt das dritte Mal an Bruno. Bitteschön. Ja, grüß euch. Ich hatte ja eigentlich nicht gedacht, dass das heute mein Job ist, weil ursprünglich war das ja als Folge ist Gregors Job, der ist aber zurückgetreten und den Geschäftsbereich nimmt momentan Mirko war, der ist jetzt aber anscheinend nicht da. Also deswegen bin ich mal kurz auf Toilette gegangen, weil ich dachte, ich habe noch Zeit bis zur Beauftragung. Was bei uns wesentlich in Berlin war, unabhängig davon, dass unser Vorstand gerade nicht sehr groß ist, wir sind vier Leute, was natürlich bedeutet, bei einer sehr aktiven Basis, wie sie nun mal in Berlin der Fall ist, dass es unglaublich viel Arbeit ist. Ich bin insofern sehr froh, wenn wir bald Landesmitgliederversammlungen haben, wo dann entsprechend neue Vorstandsmitglieder gewählt werden, um uns hier zu unterstützen. Wir haben leider auch ein bisschen Probleme mit unserer SNV gehabt. Anyhow, aber es gibt auch Positives zu berichten. Die Hanfparade war ein Riesenerfolg. Wie erfolgreich die war, kann ich nur einen kurzen Besuch in unsere Landesgeschäftsstelle bitten. Der wird sehen, was da immer noch für ein Chaos und Unordnung ist. Wir haben sehr, sehr viel Aktionen gemacht. Die Jess, unsere Beauftragte, beziehungsweise die sich beauftragt, das ist ja Olli Wack, die aber Olli Wack tatkräftig unterstützt, hat eine ganz tolle Rede vor vielen, vielen tausend Leuten gehalten, wurde sehr positiv angenommen. Die Piraten wurden wirklich gefeiert, gerade für ihr Programm und auch für unser sehr, sehr originelles Auftreten, so mal mit dem Vogelfutter und all diesen Aktionen. Also da, denke ich, haben wir wieder mal richtig kräftig Sympathiepunkte, gerade bei einer sehr jungen Wählerschaft gesammelt, was, denke ich, gerade in den Zeiten von heute sehr, sehr wichtig ist. Und so gesehen kann ich momentan eigentlich nur sagen, in Berlin alles gut. Das freut mich. Gibt es Fragen nach Berlin? Scheint nicht der Fall zu sein. Gut, dann danke ich dir sehr für den Bericht und gehe weiter zum nächsten Punkt. Der da wäre hinter Hessen dann Mecklenburg-Vorpommern. Ist Hannes Vogt wieder da? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann Niedersachsen. Thomas Ganzko, du hast bereits reingeschrieben, keine besonderen Vorkommnisse. Willst du noch was nachtragen? Nein, ist Sommerpause in Niedersachsen. Das Einzige, was heute noch reingekommen ist, dass uns jemand im Landesvorstand fragt, ob er nicht ein bisschen Vogelfutter haben könnte. Ich glaube, diesen Wunsch können wir erfüllen. Das hoffe ich sehr für die betreffende Person. So, Nordrhein-Westfalen, Manfred Schramm, da sollte ja jetzt einiges kommen. Bitteschön. Moin, moin, hi. Ja, wir hatten die Gamescom in Köln vom 4. bis 9.8. Da gab es einen Stand von der Piratenfraktion. Die Kölner Piraten waren mit dem Infostand dabei, jede Menge Piraten waren auch vor Ort. Es wurde fleißig Social Media bedient. Es sind Videointerviews entstanden, die entweder noch online gestellt werden oder schon online gestellt wurden. Ich weiß dann allerdings aktuell den oder die URLs dazu nicht. Pressetexte hat es dazu auch gegeben, durchaus auch in bundesweiten Medien, die mittelbar dann auch auf Piraten referenzierten. Interessant dabei war ein Beitrag oder war ein Thema, das die Simone angestoßen hatte, nämlich dass das Land NRW, die Landesregierung NRW, Fördermechanismen für die Spielebranche bitteschön einrichten möge oder verstärken möge. Dann hatten wir am 8.8. in der LGS eine Veranstaltung. Dazu hat uns der Werner Koch, also der Autor vom GNU-PG, der ein Mitglied von FSFE besucht. Das war gut besucht. Ich konnte leider nicht teilnehmen. Auch da wurde reichlich getwittert und so weiter. Es war ein voller Erfolg und ich hoffe, der Werner kommt nochmal zu uns und besucht uns. Wir hatten in der vergangenen Woche reichlich Diskussion um eine Veranstaltung im Rahmen der Friedenstournee, die am 8.8. in Dortmund stattfand und zu der LAVO aufgefordert wurde, ja, ich sag mal, Stellung zu beziehen. Die Stellung wurde bezogen. Ich habe das verlinkt und dazu gab es recht kontroverse Diskussionen, weil das ein Thema ist, was augenscheinlich verschiedene Lager sehr stark berührt. Mehr möchte ich im Moment dazu nicht sagen. Ich denke, es werden gleich Fragen kommen. Bürgermeisterwahlkämpfe in NRW. Am 13.09. haben wir Bürgermeisterwahlen, sind angelaufen. In Witten und Krefeld gibt's Piratenkandidaten, die hoffentlich aussichtsreich und bis jetzt sehr gut performen. Am 15.08. haben wir in Münster die FSA. Daran angegliedert ist die größte Krypto-Party der Welt und wie ich heute noch gehört habe, soll auch versucht werden, CA Cert dort bereitzustellen, was ich auch persönlich sehr interessant finde. Am 18.8. gibt es Fraktionsvorstandswahlen in der Fraktion NRW, am 29.8. ist der Aktionstag Pflege in NRW, am 3.9. gibt es eine Demo zu Pflege am Boden, also ist derselbe Kontext vor dem Landtag in NRW. Und am 30.8. ist der DDPA und es gibt sicherlich noch eine Zahl von weiteren Terminen, die ich jetzt hier nicht aufgeführt habe. Damit wäre ich im Moment fertig und freue mich auf eure Fragen. Ja, fragt bitte. Ich würde aber jetzt auf was hinweisen. Es wird heute nach dem VDS-Mumble noch ein Mumble geben, spezifisch, das sich mit diesem Thema Friedensdemo beschäftigt. Das bedeutet, falls ihr wirklich Fragen zu diesem Thema stellen wollt, dann würde ich euch fast empfehlen, das in dem Rahmen zu machen, den wir extra dafür noch gebaut haben. Das heißt, ich wäre euch sehr verbunden, auch aufgrund der knappen Zeit, wenn ihr jetzt nicht die komplette Diskussion jetzt führen müsstet. Also ich habe das jetzt mal so kurz quer gelesen, was ihr da geschrieben habt und kann das eigentlich alles nur unterstützen. Und was uns ja natürlich auch klar sein muss, ist, wir können niemandem untersagen beziehungsweise immer darauf hinweisen, jeden Einzelnen, ob und wo er sich vielleicht als Pirat zeigen sollte und wo nicht. Da müssen wir schon sagen, so viel Verantwortung sollte doch bitte jeder selber für sich haben und wissen, wofür diese Partei steht und wofür nicht. So, dann hat sich die Moni gemeldet. Ja, guten Abend. Ich wollte noch ganz kurz was zu dem Aktionstag Pflege sagen. Wir planen halt in NRW einen Aktionstag und ich habe heute Morgen in Berlin mit jemand vom Bundesverband von Verdi gesprochen. Die scheinen offensichtlich ihre Zurückhaltung zu verlieren, was die Zusammenarbeit mit Piraten betrifft. Das heißt, die finden das toll. Die werden sich voraussichtlich in NRW beteiligen und haben auch gesagt, die anderen Bundesländer haben Interesse. Mich würde interessieren, ob das Thema Pflegestreik in anderen Bundesländern ein Thema ist, ob da Aktionen geplant sind, und das muss man vielleicht auch nicht hier besprechen, aber ich bitte alle die da irgendwie in dem Thema unterwegs sind, sich mit uns in Verbindung zu setzen, dass wir vielleicht auch irgendwelche Aktionen koordinieren und abstimmen können. Die Frage ist, gibt es da irgendwo eine zentrale Plattform, wo Aktionen von Dritten angekündigt sind, bei denen man sich dann vielleicht beteiligen kann? Es gibt eine Seite, Pflege am Boden, da kann man gucken, da sind auch bundesweite Aktionen aufgeschrieben, dargestellt. Also wir werden zum Beispiel jetzt in NRW bei uns auf der Fraktionsseite einen Blog aufmachen, wir geben euch eine Stimme. Das heißt, wir werden halt Pflegerinnen und Pflegern die Möglichkeit geben, anonym auch ihre Situation zu beschreiben. Das ist vielleicht auch eine Sache, für die sich andere interessieren. Also ich bitte einfach nur die sich für das Thema interessieren, sich mit mir in Verbindung zu setzen, und vielleicht kriegen wir da irgendwie was gemeinsam auch auf die Beine gestellt. Gut, dann ist das hoffentlich im Protokoll, weil ich das sehr gerne weiter verbreite und bewerbe. Und ich möchte mich bedanken für den fleißigen oder die fleißige Linksschreiberin zur Gamescon. Ah ja, ich sehe es, wunderbar. Da überlege ich ja gerade, ob ich mir noch raussuche, wie ich im Digest Videos einbinde, aber das mache ich morgen. So, ich gebe weiter an Rheinland-Pfalz, wenn es jetzt nichts mehr zu NRW gibt. Gut. NRW? Ja, ich habe ein bisschen Pause gemacht, ob noch was kam. Ja, bei uns auch am 13.09. Ausstellungsversammlung für die Liste. Das ist Nähe Nürburgring, habe ich schon mal wiederholt. Ja, wir werden irgendwas in Anführungsstrichen machen, um auf die Politik des Nürburgring hinweisen, was ja doch deutschlandweit mal Wellen geschlagen hat oder sogar europaweit mittlerweile. Dann haben wir am 22. August relativ kurzfristig noch ein Arbeitstreffen in der LGS Mainz. Dort geht es um Landtagswahl, Flyer, Programmflyer, ob wir was machen etc. Dann im Oktober einen zweitägigen Parteitag zur Landtagswahl. Leider am gleichen Termin, wie es die Hessen haben. Etwas blöd gelaufen, aber ist so. Dann Save the Date, FSA-Demo in Koblenz, 26.09. Ansonsten jede Menge Orga-Food zurzeit mit den ganzen Veranstaltungen. Und ja, in den Bereich oder in das Thema Friedensdemo, Querfront, haben wir ebenfalls ein kurzes Statement vom Landesvorstand gemacht, da ja Rammstein in Rheinland-Pfalz liegt. Wir haben das aber nicht so ausführlich wie Rheinland-Pfalz gemacht, sondern nur ganz kurz dargelegt, dass wir es nicht offiziell unterstützen. Ansonsten, ja, gilt eigentlich bei diesem Thema aus meiner privaten Weise, denk selbst und informier dich. Ich möchte da keinem was verbieten und auf gar keinen Fall irgendeinem was vorschreiben. Gut, ich danke dir. Jibbit, Fragen nach Rheinland-Pfalz. Auch das scheint nicht der Fall zu sein. Ich bin glücklich darüber, wie schnell wir heute durchkommen, und danke, dass ihr euch alle an meine nette Bitte gehalten habt. So, Saarland, Jörg Aweiler, ich freue mich. Ja, hallo, guten Abend. Bei mir ist es auch nicht viel, was ich zu berichten habe. Landesebene ist relativ ruhig im Moment. Wir bereiten die Infostände vor für die Vorratsdatenspeicherung, schauen, dass wir da flächendeckend im Saarland an dem 5. einen Infostand anbieten können. Und ansonsten basteln wir lokal auch noch einer Seite mit Freifunk da ein paar Informationen zu verbreiten und das ein bisschen populärer zu machen. Aber das ist noch nicht fertig. Da werde ich berichten, wenn wir dann komplett fertig sind mit der Seite. Das war's auch schon. Sehr gut, ich danke für den Bericht. Gibt es Fragen an Saarland? Das scheint nicht der Fall zu sein. Alex, wegen der Frage nach dem Extra-Mumble, das wird nach dem VDS-Mumble stattfinden. Also man kann grob anpeilen 22 Uhr, je nachdem, wie lange die VDS-Leute brauchen. Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt scheint niemand hier zu sein. Dann weise ich kurz darauf hin, im Protokoll steht, am 16.08.15 findet eine FSA-Mahnwache statt von 11 bis 13 Uhr in Petersberg, im Saalekreis vermutlich. Ich kenne mich in Sachsen-Anhalt nicht auszugehendermaßen, aber hier steht Petersberg-Saalekreis. Wir kommen zu Schleswig-Holstein und ich rufe die Karte Jasper auf. Sonst jemand aus Schleswig-Holstein? Wir hatten da was reingeschrieben. Ah, Christian, ich sehe dich. Ja, ich muss mich entstummen. Ja, ich habe reingeschrieben, die nächsten Aktionen, wo eine Organisation, die Kati auch hauptsächlich im Moment dran ist, insbesondere was den Landesparteitag angeht. Die anderen Veranstaltungen machen die Piraten vor Ort, also den CSD machen die Lübecker. Ich werde hinfahren allerdings auch einen Tag vorher und den Infostand, die Parade mitmachen. Aktionstag in Kiel, das machen die Kieler, da könnte vielleicht Solzken was zu erzählen, da weiß ich nicht viel zu. Ich habe nur gesagt, dass ich da sein werde. Und am Ende des Monats ist noch Gebietsversammlung in Steinburg. Das ist bei uns in der Satzung so, dass man keinen Kreisverband gründen muss. Wir haben Gebietsversammlungen, die Piraten vor Ort können dann Sprecher wählen, die können Pressesprecher wählen, können also diese Funktionen besetzen, ohne diesen ganzen Formalfut zu machen. Und das haben die Steinburger halt am 31.08. vor. Ich danke dir sehr. Solzken, willst du zu Kiel noch was nachtragen? Also ich kann so viel sagen, dass da die Vorbereitungen laufen. Ich habe vorhin nochmal mit einem Kollegen aus dem Vorstand gesprochen. Der Flyer ist ja jetzt fertig, beziehungsweise wird in Druck gegeben. Ansonsten werden wir auch das sonstige Paket des P-Shop hier in Kiel sicher für uns besorgen. Und auch mit dem BUFO ist ja abgeklärt, dass nochmal eine Mail rausgeht zu der Aktion am 5.9., für die ich an der Stelle gerne auch nochmal explizit Werbung machen möchte und hoffe, dass da ganz viele Infostände im gesamten Bundesgebiet da sein werden. Patrick Breyer wird bei uns vor Ort sein. Das ist sicher sehr gewinnbringend so für uns und wir werden natürlich auch die anderen Abgeordneten hier aus Kiel nochmal dazu anhalten und fragen, ob die auch bei dem Infostand mit dabei sein werden und ja, wir hoffen da auf eine große Resonanz und freuen uns auch, dass der Landesvorsitzende uns da auch an der Stelle begleiten wird an dem Tag. Gut, es freut mich, dass die Aktion so schön aufgenommen wird. Dann kommen wir zu Thüringen. Da steht nur Sommerpause drin. Kommt da noch was anderes dazu oder ist das alles? Das ist alles. Kurz und bündig. Und damit kann ich fließend weitergehen zum Urheberrecht. Bruno Kramm, die Urheberrecht/TTIP-Beauftragung. Du hast das Wort. Genau, also zuerst mal zum Urheberrecht. Unsere GEMA-Klage ist weiter am Laufen. Schaut wahrscheinlich so aus, dass der BGH uns direkt zum EuGH schickt, wegen einer ähnlichen Klage, die ja gewonnen wurde vom Urheber gegenüber der Verwertungsgesellschaft auf europäischer Ebene und natürlich dann das BGH schon gehalten ist, hier gerade eben, weil der Bereich Verwertungsgesellschaften ja innerhalb der europäischen Harmonisierungsdirektive enthalten ist. Dass es dann eben vom EuGH stattfindet. Es gibt einen spannenden Text, ich habe den hier verlinkt, für diejenigen, die vielleicht auch schon Juristen sind, für die anderen wahrscheinlich ein bisschen anstrengend. Es ist ein Text, den unser Anwalt verfasst hat, zusammen mit uns, nochmal zu dieser Urheberrechtsgeschichte per se, warum wir Recht haben, der in einer ganz wichtigen Zeitschrift jetzt erscheinen wird. Und natürlich somit den Richtern vorab, also in einer Fachpublikation, den Richtern vorab natürlich auch nochmal Möglichkeit gibt, hier tiefer einzutauchen. Das ist immer so ein gewisser Kniff, wenn so Sachen zwischen den Instanzen hin und her gehen. Das war eine sehr stressende Sache, sowas zu verfassen. Also Ja, wie gesagt, für Juristenfreunde spannender Artikel, kann ich nur empfehlen. Zu TTIP-Demo, beziehungsweise zu TTIP, es hat mich ja mehrere gebeten, als ich im Urlaub war, warum stehen wir nicht bei dem Aufruf mit dabei, TTIP-Demo. Ich hatte bereits vor, ja, als diese Demo sich angebahnt hatte, vor vielen, vielen Wochen, darum gebeten, dass sie uns in die Unterstützerliste aufnehmen. Wurde mir auch bestätigt, aber wie es halt immer so ist bei NGOs, da geht ab und zu ein bisschen was verloren. In dem Fall waren wir uns jetzt nicht sicher, ob es daran lag, dass bei uns in der Landesgeschäftsstelle vergessen wurde, das Logo rechtzeitig hinzuschicken. Es wurde zumindest weitergegeben. Wir haben da natürlich auch einen Wechsel, wie einige, die Berlin kennen, in der Landesgeschäftsstelle. Anyway, ich habe hier unter dem Link ist auch der Brief von der Esther, die das betreut, diese TTIP-Demo, um nochmal allen klar zu machen, ja, wir sind dabei. Da steht auch drin, dass wir eigentlich schon heute, aber höchstwahrscheinlich ab morgen mit unserem Logo drauf sein werden. Natürlich wurde auch gebeten, dass wir eine kleine Spende abgeben, so wie alle Parteien. Da muss ich nochmal mit den Schatzmeistern reden und Ähnlichem. Und dann gibt es natürlich, was wesentlich ist, einen Aufruftext zur Demo, den natürlich alle Teilnehmer und Unterzeichner und Mitträger dieser Demo verschicken sollen. Das heißt, den werde ich jetzt demnächst dem Bundesvorstand bzw. an Christus weiterleiten, in der Hoffnung, dass der dann bald auch verschickt wird, dass wir eben auch zur Teilnahme bei unseren Mitgliedern aufrufen. So viel dazu. Ja, wunderbar. Ich danke dir sehr. Gibt es zu dem Thema noch Fragen an Bruno? Das scheint nicht der Fall zu sein. Jetzt sehe ich gerade, dass in Zeile 245 noch was steht bezüglich RL-Wochenende der Themenbeauftragten. Habe ich das gerade übersprungen? Kam das später rein? Egal, was von beiden es ist, möchtest du noch was dazu sagen, Michael? Nö, das hat sich bis jetzt nichts ergeben. Also ich hatte letzte Woche genau denselben Text schon drinstehen gehabt. Es hat sich leider keiner von den PolGFs bei mir gemeldet und hier geschrieben, wo die Themenbeauftragten sind und wer es ist. Jetzt habe ich noch ein Pad eben aufgemacht. Vielleicht ergibt sich ja diese Woche was. Wenn nicht, muss ich über Pirateninfo gehen und das händisch nach und nach eintragen. Eigentlich schade. Ansonsten läuft die Planung einfach mal weiter, soweit es geht. Von mir hast du gerade eine Mail bekommen. Danke dir. Ich würde auch gerne kurz noch was dazu sagen. Gerade zu den Sachen, weil ich konnte es noch nicht liefern, weil unser Vorstand erst am 28. tagen wird und im Moment gibt es keine Themenbeauftragten bei uns, das nur zur Info. Aber sobald ich was weiß, werde ich sofort melden. Alles klar, ist nicht schlimm. Also wie gesagt, die Planungen laufen ja. Es ist das zweite Novemberwochenende, so wie es aussieht. Wir müssen uns nur noch an den Ort entscheiden, aber das mache ich mit dem Christus und der Astrid aus. Kriegen wir schon irgendwie hin. Okay. Wäre halt nur schön, wenn ich die Namen hätte, damit ich die auch relativ zügig einbinden kann, die Planung. Gut, hat da gerade noch jemand parallel geredet oder waren das nur Alkohol und Jaweiler? Ich hatte nur gesagt, ich hatte das mal kopiert mit in unsere Website-Sache, aber ich schreibe es Michael nochmal genau. Gut. So, dann können wir jetzt, glaube ich, weitergehen zur Sozialpolitik. Gernot, du hast einiges reingeschrieben, wie ich sehe. Ja, schönen guten Abend zusammen. Ich hoffe, ihr hört mich ganz gut. Einwandfrei. Wunderbar. Zunächst gibt es ein allgemeines Problem, das ich mal kurz ansprechen möchte. Und zwar, ihr wisst ja, dass wir von der AG BGE regelmäßig BGE-Themenabende stattfinden lassen. Und es kann natürlich nicht jeder an diesen Abenden teilnehmen. Wir haben bislang immer die Themenabende aufgezeichnet und dann ins Wiki gestellt. Und das geht leider nicht mehr, weil seit einiger Zeit die maximale Dateigröße auf 2 MB eingeschränkt wurde. Und das ist meiner Meinung nach definitiv zu wenig. Vorher war das etwa 30 MB und da konnte man schon Audiofiles rüberladen. Notfalls habe ich die auch gesplittet, sodass das also mehrere Files waren. Also das ging also alles wunderbar. Ja, jetzt habe ich das Problem. Momentan habe ich das so gelöst, dass ich das auf meinen privaten Server gehostet habe, aber das geht natürlich nicht auf Dauer. Was kann man machen? Hier hat jemand geschrieben, wie das mit archiv.org. Ja, Ich finde, wir sind eine Internetpartei und wir sollten irgendwie eine Möglichkeit haben, dass wir unsere Veranstaltungen irgendwie auch archivieren können und dass wir den Leuten, die nicht teilnehmen konnten, auch daran teilnehmen, wenn sie nicht, also später über halt Audiofiles oder was wir auch machen auf YouTube, aber das sind natürlich Videosequenzen. Gut, ich wollte das mal kurz ansprechen. Das muss irgendwie gelöst werden demnächst und schauen wir mal. Gut, dann gab es letzte Woche einen sehr interessanten Themenabend, Industrie 4.0 mit Dr. Lutz Martini. Ich habe die Teilnehmer nicht gezählt, aber ich denke, es waren weit über 50 Teilnehmer und es war eine sehr interessante Veranstaltung. Es gab Befürworter und auch Gegner zum BGE. Ich habe zunächst einmal den Vortrag selber schon als Audiofile also zum Download oder zum Anhören ins Netz gestellt, auch den Mitschnitt der ersten Diskussion, also die erste halbe Stunde. Den Rest werde ich noch in dieser Woche hochladen, ich bin ziemlich am Limit meiner Arbeit, aber das kriege ich noch hin. So, ich habe schon gesagt, es war eine sehr interessante Diskussion und ich denke, wir sollten darüber noch eine Nachbesprechung machen und das können wir am 8. nach der Orga der AGBGE. Und ich fand es sehr gut, dass halt Piraten von der AG Geldordnung, von der AG Wirtschaft anwesend gewesen sind. Und ich denke, da müssen wir noch ein bisschen innerparteiliche Bildung praktizieren. Oh, jetzt habe ich mal gerade mein Pad weggemacht. Also jetzt bin ich wieder dabei. Gut. Ja, das war das zu dem BGE-Themenabend. Dann hatten wir ein Relive-Treffen jetzt am Sonntag in Mainz. Da haben wir natürlich zunächst einmal die wichtigsten Themen erörtert und ich habe auch nur die reingeschrieben hier ins Bett, die für euch interessant sind. Jobcenter, Telefonliste, da geht's weiter. Wir wollen am nächsten Montag da unser Team wieder zusammentrommeln und eine Mumble-Sitzung abhalten. Aber wichtig ist, wir haben ja drei neue Mitarbeiter, die habe ich heute nochmal angeschrieben, ob die an diesem Abend Zeit haben, weil ich möchte sie ganz gerne dabei haben, denn die sind verantwortlich, dass das Programmieren demnächst ins Laufen kommt. Gut. Dann fand ich sehr interessant, am 28.09. gibt es einen Write-to-Day-Tag in Mainz. Ich habe dazu auch einen Link gesetzt. Und dieser Antrag oder sagen wir mal, dieser Termin wurde von Piraten vom Kreisverband Rhein-Hessen uns vorgestellt und wir haben dann gesagt, das ist auch ein interessantes Thema für uns, zum Beispiel das Anrecht, dass man mit Behörden auch kommunizieren kann und da wollen wir irgendwas zusammen aufbauen, vielleicht wird das irgendwas mit den Mainzern Piraten werden, das schauen wir mal, also das läuft jetzt. Dann gab es ja das Thema Vernetzung mit verschiedenen AGs. Da haben wir ja nach wie vor, sind wir bestrebt, einen gemeinsamen Standpunkt zu erarbeiten. Datenschutz im Jobcenter mit der AG Datenschutz. Allerdings sind wir da noch nicht weitergekommen. Was schon ein bisschen fruchtbarer ist, ist die andere Sache, nämlich die Geschichte mit den Stromsperren. Das ist jetzt in Arbeit. Das ist eine Zusammenarbeit mit der AG Energie. Also ich werde jetzt in den nächsten Tagen das Pad eröffnen und da schon in die ersten Sachen reinschreiben. Und dann gucken wir mal, dass wir das ziemlich zügig über die Bühne kriegen. Ein Positionspapier oder ein Blogbeitrag, schauen wir mal. Dann gab es bei diesem Treffen noch eine Vorschau auf die Kampagne Aufrecht bestehen. Da ist also die Planung läuft jetzt zurzeit. Und dann gab es noch von mir einen Flaschenpostartikel zum Thema Altersarmut, auch den habe ich verlinkt. Und last but not least, ich habe eine Einladung erhalten, und zwar zum 10-jährigen Jubiläum der BAG, das ist also Bundesarbeitsgemeinschaft Grundeinkommen der Linken in Berlin am 19.09. Ich wurde als offizieller Vertreter der Piratenpartei, also hier sprich Themenbeauftragter für Sozialpolitik und Koordinator der AGBGE, eingeladen und darf da auch ein 3-minütiges Grußwort übermitteln. Ich finde, das ist eine sehr gute Sache. Es war wahrscheinlich auch, oder es ist geschuldet, dass unsere Arbeit in der AGBGE mittlerweile auch außerhalb Piraten wahrgenommen wird. Und ich hoffe mir auch dadurch ein bisschen mehr Kontakte zu anderen BGE-Aktivisten und so weiter zu bekommen. Also ich habe mich schon angemeldet und werde auch dorthin fahren. So, dann habe ich noch zum Schluss einige wichtige Termine eingetragen und das war's auch schon von mir. Wenn noch Fragen sind, bitte gerne. Ich hätte da eine Frage. Habt ihr in der AG irgendwen, der euch bei ÖA unterstützt? Oder ansonsten tretet am besten mal an die Bundes-ÖA heran, dass die euch ein bisschen unterstützen. Weil du berichtest hier uns hier immer die tollsten Sachen, die ihr da macht und treffen und alle Sachen. Und ja, wir sind die Einzigen, die es mitbekommen. Und das wäre ganz toll, wenn ihr da irgendwie eine Möglichkeit findet, dass es kann doch nicht sein, dass du das alles machst, sondern dass euch da irgendwer unterstützt, dass ihr das auch kommuniziert bekommt, was ihr da alles tut. Das war's schon. Darf ich nochmal kurz nachfragen, was meinst du jetzt mit ÖA, Öffentlichkeitsarbeit oder was? Richtig, dass wenn ihr solche Events macht, also auch wenn ihr die dann durchgezogen habt, dass dann ein Blogbeitrag kommt, hier AGBGE hat ein Meeting zum Thema so und so gemacht, es gab Aussprache in die Richtung, hier habt ihr eine Aufzeichnung, solche Sachen, damit es einfach einem breiteren Publikum bekannt wird, was ihr an Aktivitäten macht. Ja gut, hast du meine E-Mail-Adresse? Kannst du mir da einen Ansprechpartner rübermailen? Ein Großteil der Ansprechpartner hier gerade im Channel. Also der Olaf, der Leakedealer, der ist der Chef für ÖA und Presse der Piratenpartei. Also schließ dich am besten mit dem kurz, der kann dir da die richtigen Ansprechpartner geben. Okay, ich sehe hier, kein Time-Codex hat schon mir hier seine Adresse gepostet. Ja, danke Wunderbar. Für den Hinweis. Ja, das werden wir auf jeden Fall in Zukunft machen, denn je mehr Öffentlichkeitsarbeit, umso besser. Ich hätte auch eine kurze Rückfrage, bevor wir zu sehr ins Detail gehen. Es gibt ja diese Initiative meingrundeinkommen.de, die ja schon fleißig diese Sachen da machen. Gibt es da von uns eine Kooperation oder eine Andienung oder irgendwie, dass wir da mit einsteigen in diese Sache? Also das war ein Thema, was wir vor gut einem Jahr diskutiert haben. Damals war Thomas Küppers noch Themenbeauftragter. Wir hatten dazu 2 Real-Life-Treffen terminlich festgelegt. Und wir konnten uns damals nicht einig werden, dass wir den Michael Bohmeier unterstützen. Das muss ich so sagen. Und wir haben es auch nicht, wir waren ein bisschen skeptisch, dass es so ein Erfolg wird. Also wie gesagt, sowohl von den Sozialpiraten als auch von der AGBGE war damals die Meinung teilt und es gab keine klare Mehrheit, den Michael dahingehend zu unterstützen. Okay, aber vielleicht sollten wir mal überlegen, sowas Ähnliches dann mal in der Runde mal anzudenken, dass wir ein eigenes Projekt oder sowas auf den Weg bringen. Vorschläge sind immer gern willkommen. Gut, mir fällt gerade noch was ein, kurz wegen der Orga. Ich gucke gerade mal, wer heute schon geredet hat und wer noch reden wird. Nochmal die Erinnerung mit den Mumble-Terminen. Also Sozialpiraten haben das in der Vergangenheit ja auch gemacht. Ich habe sie also auch heute, das ist okay. Bei Wolf-Dietrich Trenner muss ich gar nicht nachfragen, da stehen sie eh schon drin und jetzt übergebe ich an ihn das Wort. Ja, besten Dank. Ich will auch eigentlich nicht viel erzählen. Das meiste habe ich ins Pad reingeschrieben. Ich hoffe, das kann jeder lesen. Das Einzige, was vielleicht interessant ist zu den Forderungen, die aus dem Pflegebereich gerne erhoben werden, auf Bundesvorgaben für Personalzahlen im Pflegebereich. Damit werden wir uns dann beim nächsten Mammel mal beschäftigen, inwieweit das geht und welche Spannungsverhältnisse da mit dem Grundgesetz entsteht. Was bei den Piraten relativ wichtig wäre, in allen Landesverbänden mal zu diskutieren, aber ich habe keinerlei Einfluss drauf, das anders anzustoßen als durch die Erwähnung hier. Das ist, dass letztlich der Lokalpatriotismus auch fröhliche Urstände feiert. Also immer wenn eine Gesundheitsstrukturentscheidung getroffen wird, kommt irgendein Pirat auf Ortsebene, Inselebene oder Landesebene und sagt, ja, alles ganz prima, mach das bitte woanders, aber nicht bei mir. Also diese Not in my backyard Politik, die ist bei den Piraten angekommen. Das hat einen sehr populistischen Charakter und wird weder dem Programm gerecht noch der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung. Aber ein Kernthema ist das ja eh nicht. Also sind wir da bescheiden. Das war's. Gut, gibt's da Fragen an Wolf? Ja, in welchem Raum findet das Mumble statt? Es gibt einen Gesundheitsraum oben bei den Bundesthemen irgendwo. Danke. Gut, dann der nächste wäre Bernd Schreiner, die Umweltbeauftragung. Ist er da? Der ist in der Wartehalle, glaube ich. Gut, dann scheint er nicht hier zu sein. Das ist doof, aber dann gehe ich jetzt trotzdem weiter, weil die Zeit jetzt dann doch noch fortgeschrittener ist, als ich dachte. Hatte ich ganz aus den Augen verloren. Energiepolitik, Michael Berndt. Ja, ich fasse mich mal kurz. Heute ging es auch durch die Presse. Japan hat wieder ein Atomkraftwerk ans Netz gebracht. Wurde ganz gut kommentiert von Jürgen Döschner, Journalist vom WDR, der positiv aufgefallen ist, als er das neue EEG zerpflückt hat, als es damals gesetzt wurde. Ich habe da nochmal reingestellt einen Link, internationale Organisation, wo man mal sehen kann, wo überall noch Atomkraftwerke laufen, weltweit 448, glaube ich. Dann gab es bei uns die Nachricht, dass kanadischer Explorations-Fracking-Konzern Bergbauberechtigung in Niedersachsen zurückgegeben hat. Nicht nur hier, die ziehen sich also zurück. Ich habe nochmal reingestellt Pressemitteilung, wen es interessiert. Und gestern lief im Deutschlandfunk zu diesem Thema ein ganz interessanter Beitrag. Im Hintergrund kann man sich gut anhören oder auch lesen. Es ist mal aufgearbeitet worden, wie die Fracking-Industrie auch in den USA auf dem Rückmarsch ist, weil es einfach nicht wirtschaftlich ist. Man braucht einen Ölpreis von 80 bis 100 Dollar. Im Moment steht der Ölpreis bei 50 Dollar, also rechnet sich das alles nicht. Dann hatten wir auf dem Bundesparteitag ja Werbung gemacht für eine Arbeitsgruppe, die mit den Daten der Bundesnetzagentur zum Stromnetzausbau arbeiten möchte. Inzwischen sind 8 Interessenten und es ist ein Real-Life-Treffen, vermutlich Anfang September geplant, damit die Gruppe sich noch kennenlernt, findet und dann mit der Arbeit beginnt. Das ist also sehr erfreulich, dass sich doch so viele zusammengefunden haben, auch mit ganz unterschiedlichen Kompetenzen. Und die nächste AG-Sitzung ist nächsten Dienstag 21 Uhr dann im NRW-Mandel. Gut, das klingt, als ob du fertig wärst. Gibt es Fragen zur Energiepolitik? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann sehe ich die Hekate als nächstes. Da steht jetzt drin, bis September vorrangig Erwerbsarbeit. Kannst du noch einen Mumble-Termin sagen oder habt ihr da aktuell keinen? Doch, wollte ich gerade reinschreiben. Nächster ist am 2. September zusammen mit der AG Umwelt. Perfekt, Dankeschön. Dann gebe ich weiter an Leto. Ja, noch kürzer und knapper als eben. Am 23.08. planen wir einen Themenabend und würden vor allem gerne hören, welche Schwerpunkte die Basis denn mal so setzen möchte im Bereich Fluchtasyl. Es gibt ja Missstände zuhauf und ob da Präferenzen da sind, was wir in nächster Zeit fokussieren sollen. Und ansonsten einfach mal in das Pad klicken und Ideen oder generelle Wünsche an die AG oder mich da lassen. Danke. Gut, gucke ich gleich mal rein. Ich habe da nämlich gestern was gefunden, was vielleicht interessant sein könnte. Dann mache ich jetzt mal eine Sammelabfrage wegen der vorgerückten Zeit, wie wir das jetzt die letzten Male auch schon gemacht haben. Die nächsten wären jetzt Jens Stomber, La Lioness, Michael Melter. Ist einer von denen gerade da? Scheint nicht der Fall sein, leider. Dann kommen wir zur Bildung, Forschung, Wissenschaft mit Michael Kittlaus. Machen wir es ganz kurz. Es hat sich nicht viel getan, außer dass ich mit dem Gernot zusammen einen Blogbeitrag verfasst habe über die arbeitslosen Lehrer oder Lehrer, die in den Sommerferien rausgeschmissen werden, um Geld zu sparen, die dann automatisch in ALG 2 fallen, weil sie ja nur 11 Monate beschäftigt sind. Wir hoffen, dass er die nächsten Tage dann auch irgendwo auf der Piratpartei irgendwo veröffentlicht wird. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, der Rest steht im Pad. Sehr gut, ich danke dir sehr. Gibt es Fragen zur Bildung, Forschung und Wissenschaft? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir weiter zu Freien Netze. Ist der Daniel Wagner da? Auch das scheint nicht der Fall zu sein. Und ich rufe auf die Außensicherheitspolitik. Ich habe Alex Kohler vorher kurz gesehen. War das Zufall oder ist der da und kann was erzählen? Scheint es sich nur Zufall gewesen sein, dass er kurz im Kanal gewesen ist. Gut, dann glaube ich, sind wir an dieser Stelle mit der Tagesordnung durch. Nach meiner Zeit 8:59, aber wir hatten das schon. Ich weiß jetzt nicht genau, ob wir es pünktlich geschafft haben um 21 Uhr, damit die Stopp-VDS fliegend weitermachen kann. Nichtsdestotrotz beende ich an dieser Stelle die heutige Sitzung des Teams PolGEF und bitte die Aufzeichnungen abzuschalten und übergebe dann. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.